Étienne Daho ist seit Jahrzehnten eine zentrale Figur in der französischen Popmusik. 63 ist der Mann inzwischen und er kann auf eine überaus erfolgreiche Karriere zurückblicken. Seit fast 40 Jahren nimmt er Musik auf, hat insgesamt 11 Alben veröffentlicht und in Frankreich tritt Daho ausschließlich in den besten und größten Konzertsälen auf. Auch um das aktuelle Album Blitz zu präsentieren, auf dem sich auch der Song Hôtel des Infidèles findet. C'était la chambre du serpent, sifflant le chant des résistants, des infidèles, le miel et le goût entêtant du tabac gris, béni et de la poudre blanche artificielle, orgie, noble mélancolie. Étienne Daho in Studio 9 und Étienne Daho auf der Bühne in Berlin. Das ist das erste Konzert gewesen in Deutschland seit mehr als 25 Jahren. Somit hat Matthias Wegner schon eine kleine Sensation erlebt. Guten Morgen. Guten Morgen. Warum um alles in der Welt hat die Étienne Daho so lange nicht in Deutschland gespielt? Tja, gute Frage. Also es hat in der Tat verschiedene Gründe. Étienne Daho hat mir im kurzen Gespräch gesagt, dass es ganz einfach daran lag, dass er über all die Jahre keine deutsche Plattenfirma hatte, die ihn hätte unterstützen können bei einer Tour. Das ist ja heutzutage unglaublich wichtig. Dazu kommt, Étienne Daho hat es im Grunde nicht nötig gehabt, nach Deutschland zu kommen. Er ist sehr, sehr erfolgreich in der nationalen Szene. Er lebt ansonsten sowieso auch sehr viel in London. Das ist im Grunde seine Wahlheimat. 11 Alben hat er aufgenommen und das ist ja auch nicht gerade viel in 40 Jahren Karriere, aber diese Alben, die waren fast alle sehr, sehr erfolgreich, haben fast alle Goldstatus oder einige sogar Platin. Und das zu einer Zeit, als man ja noch richtig viele Platten verkaufen konnte, also 80er, 90er Jahre, frühe Nullerjahre, da hat er locker mal 500.000 bis 1 Million Platten verkauft pro Neuerscheinung. Dazu muss man sagen, Étienne Daho ist auch ein eher zurückhaltender Typ, kein Musiker, der jeden Abend unbedingt im Scheinwerferlicht stehen muss. Und er genießt das zwar, aber er ist auch in Frankreich zeitweise ganz selten aufgetreten. Jetzt haben Sie lauter Gründe aufgezählt, die dagegen sprechen, gegen ein Konzert in Deutschland. Aber es muss ja nun auch einen Grund geben, der dafür gesprochen hat, oder? Na klar, er ist natürlich ein toller Musiker und es gab einen Anlass, das Deutsch-Französische Jugendwerk, das wollte ihn gerne mal präsentieren hier in Berlin. Und die machen jedes Jahr immer im Januar ein ganz besonderes Konzert, suchen sich da mal was aus. Und das ist natürlich eine Sensation, diesen Mann hier mal herzuholen. Also das Konzert im Festsaal Kreuzberg, ein Club, der übrigens nicht in Berlin-Kreuzberg ist, sondern in Treptow, war also ganz in der Hand einer deutsch-französischen Community, die ja 90%, aber trotzdem, glaube ich, französisch geprägt war. Étienne Daho ist, wie gesagt, 63 Jahre alt, ein gestandener Mann. War denn das Publikum ebenso gestanden, auch wenn das deutsch-französische Jugendwerk im Hintergrund die Fäden gezogen hat? Das Publikum war ziemlich jung. Étienne Daho selbst war mit seinen 63 Jahren, glaube ich, der Älteste. Danach kam ich da wahrscheinlich. Das ist ja auch nicht so selten, also, oder beziehungsweise nicht so häufig. Ja, also es gab natürlich ein paar Connoisseure und ein paar Leute, die sicherlich ihn auch schon länger kannten, aber so der Durchschnitt war eher wahrscheinlich so bei 30. Es waren nicht so viele Jugendliche da im Publikum. Ist am Montagabend, wenn ein Konzert um 9:30 beginnt, auch vielleicht gar nicht so leicht für manche, das auch zu realisieren. Also wie gesagt, auffällig fand ich tatsächlich, dass sehr, sehr viele Franzosen im Publikum waren. Man wurde auch ständig auf Französisch angesprochen, ganz selbstverständlich. Also kann ich mal bitte durch, ist der Platz noch frei und sowas, alles auf Französisch. Sehr sympathisch. Was er im Gepäck hat, ist ja sein großer Erfolg in Frankreich. A, wie kommt der zustande? Und B, kann das auch so eine Belastung sein, wenn man dann ein Konzert im Ausland eben jetzt dann in Deutschland spielt? Also eine Belastung ist es, glaube ich, für ihn nicht. Es ist eher eine Genugtuung, dass er eben auch hier in Berlin so ein kleines Publikum hat. Ich glaube, das hätte er sich aufbauen müssen, dass es dann so richtig groß wird. Also er hat in seiner Karriere viele Dinge wirklich richtig gemacht. Er hat viele tolle Songs geschrieben, immer mit den richtigen Leuten gearbeitet. An sehr interessanten Schnittstellen hat er auch gewirkt. Pop, Rock, Avantgarde, Chanson. Aber er hat eben auch immer nur dann was veröffentlicht, wenn er wirklich was auszusagen hatte. Also er hat sich auch zeitweise sehr rar gemacht. Das macht ja einen Künstler auch interessant, könnte man sagen. Aber ich glaube, es ist einfach nur schlau, dass man sich von diesem Musikzirkus nicht so vereinnahmen lässt. Das hat er ziemlich früh verstanden. Also ein Mann, der wirklich sehr mit sich im Reinen ist. Und das spüren die Leute, glaube ich. Aktuelles Album heißt Blitz. Ich habe es gesagt, standen die Songs dieses Albums im Mittelpunkt oder war das eher so ein Querschnitt durch das Lebenswerk? Es war beides. Also die Songs von Blitz haben das Konzert und auch das Konzept zusammengehalten, aber dazwischen gab es viele Stücke von anderen Alben. Bei manchen Liedern haben dann die Franzosen auch im Publikum mal mitgesungen, aber man muss auch dazu sagen, Etienne Dahoud ist eigentlich ein Albumkünstler. Also er liefert Konzeptalben und da kann er auch nicht bei so einem Konzert seine 20 größten Hits mal so runterspielen. Ihm ging es da eher um eine sinnvolle Dramaturgie an dem Abend und ein schönes Beispiel dafür, wie er das gemacht hat, war zum Beispiel eine Nummer, die er dem alten Pink Floyd-Musiker Syd Barrett gewidmet hat. Chambre 29, das Zimmer 29, das war das Zimmer, in dem Syd Barrett im Krankenhaus gestorben ist, 2006. Und vor dieses Stück hat Dahoud eine Coverversion gestellt von einem alten Pink Floyd-Stück, der ersten Pink Floyd-Single aus dem Jahr 1967, auch damals geschrieben von Syd Barrett, das wiederum Etienne Dahoud auch schon mal 1987 aufgenommen hat. Also da schließt sich so ein Kreis, das ist alles sehr durchdacht, das ist eine schöne Dramaturgie. Toll, fand ich wirklich gut. Wie fällt denn Ihr Fazit aus? War es nicht nur ein einmaliges Konzert, sondern auch ein gutes Konzert? Es war ein gutes Konzert. Ich fand, der Sound war ein bisschen breich zum Teil. Es gab bei einigen Songs drei Gitarristen, das war fast zu viel. Also einer war da definitiv immer zu viel. Und mir haben auch manchmal so ein bisschen die Zwischentöne gefehlt. Da hätte ich mir doch so die ein oder andere Ballade gewünscht. Es war ziemlich druckvoll, ziemlich rockig, weniger Chanson-Rock oder Chanson-Pop, sondern wirklich eigentlich fast eine Rockshow. Aber das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau. Die Zuschauer, die gekommen sind, die wollten alle einen guten Abend haben, das hat man gemerkt und den haben sie auch bekommen. Matthias Wegner über Etienne Dahoud in Berlin.